HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Jede Musik war irgendwann mal neu. Sie wurde zum ersten Mal gespielt. Aber was heißt neu in diesem Zusammenhang? Wenn etwas noch nie Gehörtes zum ersten Mal erklingt oder wenn Musik alle normalen Hörgewohnheiten übersteigt? Ist neue Musik immer modern oder aktuell? Oder war nicht schon alles mal da? Reagiert neue Musik nicht immer auf die schon vorhandene Musik? Im Funkkolleg Musik hören Sie dazu Musiker, Musikkritiker, Radiomacher und Experten. Es ist in jeder Musik etwas Neues. Das heißt, es gibt gar keine Musik, die nichts Neues beinhaltet. Es gibt ganz neue Spielformen in der Musik. Und das ist für mich modern. Neu ist das, was diese Künstler dann auf den Markt aktuell haben. Wir haben uns an eine gewisse Gedankenlosigkeit gewöhnt, die einfach das Neue schlechthin als wertvoll ausgibt. Funkkolleg Musik, Sinfonie des Lebens. Folge 7. Wann ist Musik aktuell? Der Kult ums Neue von Nils Kaiser. Ganz vieles wird aus dem Bewusstsein der Menschen ausgeschlossen, weil man glaubt, wenn wir sie mit Neuem behelligen, schalten diese Menschen ab. Erster Teil. Das Neue in der Kunstmusik. Paris, 29. Mai 1913. Das Theater schien von einem Erdbeben heimgesucht zu werden. Es schien zu erzittern. Leute schrien Beleidigungen, buhten und pfiffen, übertönten die Musik. Es setzte Schläge und sogar Boxhiebe. Im Théâtre des Champs-Élysées findet die Uraufführung des neuen Stückes der Ballet Russe statt. Le Sacre du Printemps mit der Musik von Igor Strawinsky. Die Journalistin Valentine Gross sitzt mitten im tobenden Publikum. Ich sah Maurice Delage, den Komponisten, der vor Entrüstung puterrot angelaufen war. Den kleinen Maurice Ravel, der sich aufplusterte wie ein Kampfhahn. Léon-Paul Farc, den Dichter, der die zischenden Logeninsassen mit vernichtenden Bemerkungen überschüttete. Ich weiß nicht, wie es möglich war, dass dieses Ballett in einem solchen Aufruhr zu Ende getanzt wurde. Strawinskys neue Musik ist ein Schock für die Ohren des Publikums. Die Reaktionen schwanken zwischen vehementer Zustimmung und extremer Abneigung. 35 Jahre später, Ende der 1940er Jahre, hört der Komponist und Dirigent Hans Zender als Jugendlicher Strawinskys Sacre du Printemps zum ersten Mal im Radio. Er ist euphorisiert von der Musik. Das werde ich nie vergessen, dass ich das erste Mal diese Musik gehört habe, die mich als Kind buchstäblich umgeworfen hat, die ich nicht kannte, die mich so überrascht hat, dass ich die Ohren neu geschenkt bekommen habe, muss ich sagen. Heute, wenn ich den Sacre zum 150. Mal höre, dann kann der mich nicht in der gleichen Weise treffen, wohl erinnere ich mich aber immer dieses ersten Schocks. Das ist eine Erlebnisqualität, die verlässt einem nicht. Hören heißt, entdecken durch wahrnehmendes Beobachten. Vor allem entdecken, dass wir entdecken und unseren Wahrnehmungshorizont öffnen können. Das sagt der zeitgenössische Komponist Helmut Lachenmann. Eine musikalische Entdeckung bedeutet eine Überraschung für die Ohren. Diese Überraschung durch das Neue erlebt jeder individuell für sich, auch wenn die Musik selbst gar nicht unbedingt neu sein muss. Hans Zender? Neulich habe ich zum ersten Mal ein Stück von Bach gehört, eine Kantate, die ich nicht kannte. Das hat mich genauso umgehauen, obwohl es, weiß Gott, keine neue Musik ist. Aber ich spürte die individuelle Qualität in diesem mir unbekannten Stück, dass ich davon genauso erschüttert war wie damals vom Sacre. Was aber war vor 100 Jahren das Neue am Sacre du Printemps? Die Überraschung, auf die das Publikum so unmittelbar reagierte? Für den Komponisten und Dirigenten Pierre Boulez liegt das Revolutionäre am Sacre in der besonderen Betonung des Rhythmus. Bei der Suche nach Lösungen wurde in den Epochen der Polyphonie, der melodischen Homophonie und der entwickelnden Formen die Rolle des Rhythmus mehr und mehr auf die einer unumgänglichen Grundlage reduziert. Bei Stravinsky aber kehrt sich dieses Verhältnis fast um. Die überragende Bedeutung des Rhythmus schlägt sich nieder in der Reduktion von Polyphonie und Harmonik auf untergeordnete Funktionen. Stravinskys Akzentverschiebung auf den Rhythmus war eine Abkehr von dem, was bislang als musikalische Selbstverständlichkeit galt. Darin sieht auch Hans Zender den Grund für die damalige Bestürzung der Sacre-Hörer. Die Leute notieren, hier ist etwas anders geworden. Und ich denke, dass die Ablehnung nur die andere Seite der Begeisterung ist. Und dass sie in jedem Fall eine affektive Reaktion ist. Das heißt, sie ist unmittelbar. Sie kommt aus unserem Innersten. Und wenn uns eine Sache nicht gefällt, haben wir das Recht zu sagen, nein, ich will das nicht. Stravinskys Sacre du Printemps entstand in einer musikalischen Umbruchphase am Beginn der Moderne. Das Neue lag in der Luft wie kaum zuvor in der abendländischen Kunstgeschichte. Dabei war das Neue als Wert an sich selbst noch ziemlich neu. Die Geschichte des Neuen ist die Geschichte der Ablösung von musikalischen Gewohnheiten und Verbindlichkeiten. Kinder, schafft Neues, ruft Richard Wagner aus und entwickelt aus der traditionellen Nummernoper das durchkomponierte Musikdrama, in dem sich auch die herkömmliche Harmonik aufzulösen beginnt. Es war ja auch absolut notwendig, sich von den großen Beispielen der alten Musik abzuwenden, sonst hätte es nicht das gegeben, was wir heute unter neuer Musik verstehen. Also eine Musik, die losgelöst von Metrik, von Tonalität, von dem Ideal des harmonischen Tons überhaupt eigene Gestalt angenommen hat. Von Generation zu Generation passiert mehr in dieser Loslösung, nicht? Und ganz besonders viel in der Generation Schönberg, wo also nun die richtigen Grundlagen des ganzen Tonsatzes ins Rollen gekommen sind. Neu ist die Musik der Schönberg-Schule am Beginn des 20. Jahrhunderts aber nur in Bezug auf den Parameter der Tonhöhe. Rhythmisch und formal verbleibt sie im Traditionellen. Die anderen Parameter folgen schließlich im Serialismus der 50er Jahre nach. Das Neue tritt schrittweise ins Leben. Es erscheint erst einmal in Verbindung mit dem Herkömmlichen. Das ist eine Regel, die grundsätzlich zu gelten scheint, auch wenn wir später die Popmusik betrachten werden. Die Moderne war eine Bewegung, die sich nach und nach von allen ästhetischen Systemen befreit hat. Der letzte Schritt in dieser Entwicklung war der Abschied vom Ideal des Neuen selbst. Durch die ständigen musikalischen Revolutionen hat das Neue sich praktisch selbst abgeschafft. In postmodernen Zeiten bilden das Alte und das Neue keine Gegenpole mehr. Zur absoluten Freiheit eines Komponisten gehört heute der unbeschwerte Umgang mit den Traditionen. Das Neue entsteht auch aus der direkten Bezugnahme auf das Alte. Die Musik des estnischen Komponisten Avo Pärt etwa kann mit der Musik des Mittelalters und der Renaissance korrespondieren, während Hans Zender in seiner komponierten Interpretation der Winterreise an die Musik Franz Schuberts anknüpft. Nun bin ich manche Stunde entfernt von jenem Ort. an welche Tradition ich als einzelner Komponist anschließe, das ist meine Entscheidung. Also ich kann einen Dialog mit unserer europäischen Tradition führen, wie ich es persönlich gerne tue. Ich kann aber auch einen Dialog mit der tibetanischen Musik führen oder mit dem Jazz führen oder was auch immer. Es ist ein Zusammenklang von zwei Denkmöglichkeiten, der etwas Drittes ergibt. Ob ich jetzt irgendwie neue Akkordverbindungen oder neue Instrumentenfarben oder sonst etwas vielleicht dazu erfinde, das ist nicht das Wesentliche. Das sind Akzidenzien, Dinge, die noch dazukommen vielleicht. Aber das Wesentliche ist die pure Individualität des Autors. Zweiter Teil. Das Neue in der populären Musik. Während die Kunstmusik zu einer völligen Freiheit der Gestaltung gefunden hat, wurden von der populären Musik die traditionellen Formen von Melodie, rhythmischer und harmonischer Gestaltung nie in Frage gestellt. Trotzdem gab es natürlich auch in der Popmusik immer wieder Veränderungen und Neues. Wo liegen hier die Kriterien von neu und modern? Darüber diskutieren Radioredakteure, die in ihren Programmen jeweils ganz unterschiedliche Musikgenres bedienen. Gerhard Schilling ist Musikredakteur bei HR4. Dem Heimatsender für Hessen. Für mich ist neu das, was zurzeit aktuell produziert wird und auf den Markt geschmissen wird. Modern ist für mich so eine Art Zeitgeist, der sich über einen längeren Zeitraum erstrecken kann und eben einen bestimmten Ereignismode oder Trend oder eine soziale Situation auch widerspiegelt. Zum Beispiel gab es mal den Titel »Hey Boss, ich brauche mehr Geld« von Gunter Gabriel. Und der spiegelte eben die Hochzeit der Gewerkschaften wider, der Ruf nach mehr Lohn. Hey Boss, ich brauche mehr Geld. Jede Musik, die auf den Markt kommt, ist alt, weil sich jeder auf irgendwas bezieht. Und jede Musik, die auf den Markt kommt, ist auch neu, weil sie so noch nicht gehört worden ist. Das heißt, diese Begriffe wie alt und neu und aktuell oder veraltet, die sind alle hinfällig, weil sie nur subjektiv für den Moment und für diesen einen Zusammenhang gelten. Aber generalisieren können sie sowas nie. Das sagt Werner Reinke von HR1. Und Till Hofmeister von der Popwelle HR3 meint? Ich glaube, dass die Leute manchmal auch ganz froh sind, wenn sie irgendwas Neues hören, was ihnen bekannt vorkommt. Ich würde mal das Phänomen Amy MacDonald anführen, die einen dermaßen Retro-Sound hat. Das ist nicht unbedingt neu, aber wichtig ist, dass es an die Leute rangeht, nicht, dass es jetzt besonders neu klingt. I don't care. Does her hair or what clothes she wears? I don't care. Das ist nie was Neues, insofern, als sich jeder auf etwas bezieht. Kein Mensch fängt an, Musik zu machen im luftleeren Raum, sondern der hat natürlich irgendjemanden gehört. Seien es die Rock'n'Roll oder Klassikgrößen im besten Fall. Und die will er nachmachen und deren Musik will er versuchen zu spielen. Das heißt, es enthält jede Musik, die als neu verkauft wird, bekannte Elemente. Das, was Amy Winehouse musikalisch gemacht hat, das ist ein Sound aus den 60ern. Das war nichts Neues. Dass man das wiederbelebt hat vor gut 10 Jahren, das war jetzt vielleicht für die Menschen, die in den 80ern geboren sind, neu. Die haben diesen Sound nicht gekannt, aber das ist keine neue Musik. Das meint Bianca Schwarz von der Jugendwelle UFM. I got that fire, fire, fire, fire. Wenn traditionelle Formen zum kreativen Spielball für heutige Musikmacher werden, dann ist offenbar auch die Popmusik in der Postmoderne angekommen. Ich habe den Eindruck, dass im Moment der Trend wirklich eine Vermischung von Musikrichtungen ist. In den 90ern gab es vielleicht wirklich noch sehr straight getrennt Rock, elektronische Musik, Hip-Hop im jungen Segment und es gab Popmusik. Und mittlerweile verschmilzt das. Und wenn Sie jetzt sich zum Beispiel einen DJ wie David Guetta anschauen, sein Erfolg ist wirklich darauf begründet, dass er Musikstile zusammenwirft. Er nimmt Pop-Elemente aus den 90ern, lässt da aber jemanden drauf rappen, vermischt das Ganze wieder mit einem elektronischen Beat und kreiert damit durchaus etwas Neues. Aber die einzelnen Elemente sind alt. Blue moon, blue moon, keep shining bright. Blue moon. Alles ist also schon einmal da gewesen. Noch nicht einmal der Rock'n'Roll war wirklich etwas Neues, ergänzt Werner Reinke. Nichts am Rock'n'Roll war neu. Der Rock'n'Roll baute auf den archaischen Blues einerseits, auf die Country-Musik andererseits, war eine Mischung aus allem und spielte nur zunächst Sachen nach. Elvis Presleys erste Lieder waren alles von früher aus den 30er Jahren, die er auch irgendwo gehört hatte. Nichts am Rock'n'Roll war neu. Nur die Umsetzung und die Phänomene der handelnden Personen, die Musik für sich vereinnahmt haben als Form des Protests gegen die Zeit oder so. Das war vielleicht neu. Der Rock'n'Roll als Musik war uralt. Der Rock'n'Roll war also mehr Ausdruck einer gesellschaftlichen Revolte als einer musikalischen. Mit zunehmender Kommerzialisierung des Pop-Bereichs aber ist die musikalische Revolte ohnehin zur bloßen Attitüde verkommen. Till Hofmeister von HR3. Diese Revolution gibt es nicht mehr. Also wenn man jetzt eine Lady Gaga anguckt, das ist ja letztlich nichts anderes als das, was Madonna schon vor 20 Jahren gemacht hat. Es werden uns, glaube ich, inzwischen mehr neue Images verkauft als tatsächlich Klänge. Verkaufen. Das ist wahrscheinlich das entscheidende Stichwort, wenn es um das Neue in der Popmusik geht. Man muss sehen, dass Popmusik, zumindest die Musik, die uns etwa im Radio begegnet oder auf CD begegnet, dass diese Musik immer nur entsteht durch den Eingriff einer Musikindustrie. Und wenn wir über Popmusik als neue Popmusik reden, meinen wir immer bereits eine Bewertung einer Verwertungsindustrie. Wir können also nicht sagen, das ist einfach nur neu, sondern das ist eigentlich aktuell, weil es uns als neu verkauft wird. André Döring ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Musikwissenschaft und Musikpädagogik der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Er erforscht die populäre Musik, dies auch unter musiksoziologischen Aspekten. Dritter Teil: Das Geschäft mit dem Neuen. Neu, das ist der Begriff, den wir unentwegt zu hören bekommen, wenn wir es mit Popmusik zu tun haben, sei es im Radio, im Internet oder in der Presse. Das marktschreierische Wort neu bezeichnet hierbei aber nur das bloße Erscheinen eines Produkts, das vorher noch nicht da war. Es geht hier nicht darum, dass sich die Musik in ihrer Qualität oder in ihrem Inhalt entscheidend verändert hat. Es ist das Neu der Werbesprache. Wenn wirklich einmal etwas qualitativ Neues auf den Markt kommt, dann geschieht das zumeist im Rahmen eines Verwertungsprozesses, der von der Musikbranche gesteuert wird. André Döring verdeutlicht das an dem Erfolg der Technomusik am Ende der 80er Jahre. Wie entsteht dieser Begriff Techno? Techno ist eine Musik, die lange Wurzeln hat, die können Sie zurückverfolgen bis in die 70er Jahre hinein. Aus dem Funk heraus entwickelt sich Disco, aus Disco heraus entwickelt sich in New York etwas wie Garage und dann geht es hinein in diese Vor-House-Szene Chicago. Bis dann in Detroit von Juan Atkins, Kevin Saunderson und Derek May der sogenannte Detroit Techno kreiert wird. Die drei DJs gelten heute als die Erfinder des Techno. Obwohl diese drei immer wieder darauf hinweisen, dass sie alte, bekannte Sachen genommen haben und haben sie vor allen Dingen in einen neuen ästhetischen Kontext gestellt. Eine Musik, die ähnlich wie Roboter klingen sollte. Das waren also eher ästhetische Vorstellungen. Neu aber ist auf jeden Fall der Begriff Techno, der für diese Musik erfunden wird. Der kommt aber gar nicht von den DJs selbst, sondern von dem international operierenden Label, das sie unter Vertrag nimmt. Ihre Musik erscheint auf einem Album, dessen Titel ganz auf den Neuigkeitswert abhebt und auch gleich den Begriff dazu liefert. Techno, the new sound of Detroit. Und damit war durch musikindustrielles Eingreifen erstmal ein Genre benannt. Dass man über dieses Genre als Techno sprach, hat dann zu tun mit dem Eingriff der Medien. Und dass man die Neuheit herausstellte, dass da etwas ganz Neues passiert, liegt im System eigentlich der Medien, wie man über musikalische Ereignisse spricht, begründet. Also wird die neueste Welle ausgerufen. Erst in dem Moment kann Aktualität für dieses Medium hergestellt werden, wo etwas tatsächlich Neues, berichtenswert erscheint. I rewrite my life beneath moonlight, please hold me now, till my breath runs out, there are many things that I am not, but there's one thing that I can't deny. Ein Begriff wie Techno ist eine Etikettierung, mit der musikalische Trends gesetzt werden. Auch auf die Gefahr hin, dass das Etikett überhaupt nicht zum Produkt passt. Als vor einigen Jahren die beiden Bands Maximo Park und Franz Ferdinand international bekannt wurden, liefen sie unter der Bezeichnung New Wave of New Wave, die eine britische Musikzeitschrift erfunden hatte. Einer vergleichenden Analyse der Musik beider Bands hält ein solcher Begriff aber gar nicht statt. Oh, well, I woke up tonight, I said I gotta make somebody love me. I'm gonna make somebody love me. Eine Musik, die sich in einer bestimmten Geschwindigkeit im Viervierteltakt bewegt. Das Instrumentarium ist immer gleich: Bass, Schlagzeug, zwei Gitarren, vielleicht noch ein Keyboard und männlicher Gesang. 4 bis 5, meistens weiße Männer. Bis auf diese ganz klaren Parameter ist eigentlich fast keine Ähnlichkeit auf analytischem Wege herzustellen. Das heißt, wir als Musikwissenschaftler können gar nicht mehr nachweisen, das ist New Wave. Diese Musik wird also erst zu einer New Wave of New Wave durch das Eintreten in den medialen Diskurs über diese Musik. Welche Rolle spielen solche Begriffe wie New Wave oder Techno überhaupt? Was bedeuten sie in unserem Verständnis und Verstehen von Musik? Folgt man dem Musikwissenschaftler Peter Wicke, dann besteht unsere musikalische Wahrnehmung aus 2 Stufen. Auf der ersten, der rein ästhetischen Ebene, erleben wir die Musik ganz unmittelbar. Je nach individuellem Kenntnisstand und Empfinden nehmen wir sie als angenehm oder unangenehm wahr, als warm oder kalt, als vertraut oder als neu. Erst in einer zweiten Stufe erfolgt das Reflektieren über die Musik. Jetzt suchen wir nach Begriffen. Wir sagen, das ist Techno oder das ist New Wave. Diese Begriffe sind bereits mit Bedeutung beladen, die wir selbst ihnen gar nicht gegeben haben. Und in dem Moment haben wir eine Medienmacht, die Begriffe formt, unser Denken über Musik formt und damit auf eine Art und Weise Neuigkeit bzw. Aktualität herstellt und damit uns auch mit Begriffen versorgt, wie wir über diese Musik reden sollen. Vierter Teil: Die Lust am Neuen. Die Lust oder auch Unlust, die wir als Musikhörer an unbekannter und so noch nicht gehörter Musik empfinden, entwickelt sich immer auf der ersten Stufe der musikalischen Wahrnehmung, dem direkten Erleben, noch bevor wir über die Musik nachdenken und wie wir sie einordnen. Nur aus diesem unmittelbaren Musikhören heraus kann die Euphorie entstehen, von der Komponist Hans Zender als Jugendlicher beim ersten Hören von Stravinskys Sacre du Printemps erfasst wurde. Mit analytischem Hören oder überhaupt strukturellem Hören hat das gar nichts zu tun. Das sind die Erlebnisqualitäten des unmittelbar Lebendigen in der Kunst. Und das halte ich für das Grundlegende in der Kunst. Natürlich kann ich die nachträglich analysieren und ich kann nachträglich herangehen und mir selber klar machen, was hast du da an Unterschieden gehört zu den dir bekannten Werken, inwiefern war das was Besonderes. Dann wird man aber niemals an die Erlebnisqualität dieses Schocks herankommen. Für Hans Zender ist es ein kreativer Akt des Hörers, wenn er Neues erlebt und verarbeitet. Diese Lust und das Interesse am Neuen sind eine menschliche Grunderfahrung, sagt Musikwissenschaftler André Döring. Bei Kindern gibt es dieses Bedürfnis, etwas Neues zu lernen. Da muss man eben wissen, wie überhaupt Wahrnehmung funktioniert. Wir erleben etwas und haben dafür am Anfang ganz geringe, karge Strukturen der Verarbeitung in unserem Gehirn ausgebildet. Mit jeder neuen Sache, also etwas Unbekanntes passiert, können wir diese Wahrnehmungs- und Denkmuster variieren. Und das ist toll, weil wir damit diese Welt immer neu erfahren. Und so geht es eben immer weiter. Musik verstehen ist nicht eine Tätigkeit des messenden Verstandes, des logischen Erklärens, sondern es ist ein Stück Lebendigkeit. Das heißt, in dem Moment hat sich meine innere Vorstellungskraft erweitert. Und das ist eine Qualität, die ich nicht objektivieren kann. Das ist ein Erlebnis, dem man sich stellen muss. Das ist aber die individuelle Empfindung von neu und überraschend. Interessant ist, dass diese Lust an der Wahrnehmung von Neuem irgendwann abebbt. Und in einer kulturkritischen Sicht ist es nun so, dass irgendwann das Aktuelle eben nicht mehr das Neue ist, sondern nur die Variation von bereits Bestehendem. Die Lust am Neuen und am Kreativen lässt mit zunehmendem Alter bei den meisten Menschen nach. Die Toleranz gegenüber Dingen, die erst einmal nicht zusammenpassen, was Grundvoraussetzung für jeden kreativen Prozess ist, die Toleranz ist immer weniger vorhanden. Entscheidend ist natürlich auch die Förderung der kreativen Prozesse von außen, von früh an, durch Eltern, Kindergarten, Schule und Institutionen der Musikkultur. Wer von uns sich erinnert an den eigenen Musikunterricht, da war die neue Musik eben eine furchtbare Musik, weil wir es nie als etwas Neues, Interessantes erlebt haben. Es wurde uns nicht so erlebbar gemacht. Also es ist damit letztlich ein pädagogischer Auftrag, den wir alle haben, immer wieder Neues anzubieten, neue Eindrücke, neue Klänge anzubieten. Und das alles, wenn man ehrlich ist, findet in der Popmusik, der Charts zumindest, nicht statt. Dabei ist es doch gerade der Popmusikmarkt, der permanent nach dem vermeintlich Neuen verlangt. Er folgt dabei einer Wachstumslogik wie andere Wirtschaftsbereiche auch. So wie die Elektronikbranche ein ständiges Bedürfnis nach neuen Mobiltelefonen oder Computern erzeugt, die immer nur eine Kleinigkeit mehr können als ihre Vorläufermodelle, so bedient auch die Musikbranche ihre Kunden, also alle Musikhörer, mit immer wieder neuen Trends. Es muss den neuen Nummer-1-Hit geben, weil es eben die Charts gibt. Und die Charts sind nichts anderes als ein Instrument der Musikindustrie zur besseren Vorhersage eigentlich des Erfolges von Popmusik. Denn das, was dort läuft, ist etwas, was sich an bekannten Mustern orientiert, wie der neu geformte Blinker am neuesten Modell des neuesten Autos eben den Kauf erleichtern soll. Genauso wird uns auch die Musik der Charts durch einen neuen Klang schmackhaft gemacht. Die positivistische Wissenschaft, die sagt, das Neue an sich ist schon ein Wert. Dem würde ich nicht zustimmen. Wenn ein neuer Rasierapparat erfunden wird oder ein neues Flugzeug, würde ich das nicht als schöpferisch neu empfinden im qualitativen Sinn, sondern das würde ich eben als quantitativ bezeichnen oder objektivierbar. In der Kunst passt das nicht. In der Kunst geht es immer um qualitative Neuigkeiten. Also wie wird unsere Sensibilität erweitert, wie wird unser Horizont der Kombinationsgabe erweitert, inwieweit repetieren wir nur die Konventionen der Vergangenheit oder inwieweit saugen wir aus den alten Möglichkeiten neue Möglichkeiten, dann geht es über in musikalische Qualität. Neu ist also nicht immer gleich neu, auch wenn das jetzt vielleicht wirklich keine Neuigkeit ist. Wann ist Musik aktuell? Der Kult ums Neue. Das war die 7. Folge des Funkkollegs Musik, Sinfonie des Lebens. Autor der Sendung war Nils Kaiser. Das Funkkolleg Musik erreichen Sie über das Internet funkkolleg.de. Bei funkkolleg.de finden Sie auch einen Hinweis zur begleitenden Website funkkollegmusik.de. Diese Website enthält zum Thema jeder Sendung vertiefende Informationen, Audios, Videos, Texte und Literaturangaben. Außerdem finden Sie dort auch die Begleitveranstaltungen der Volkshochschulen in Hessen. Alle, die sich privat oder beruflich für die zertifizierte Fortbildung interessieren, können sich dort anmelden bis Anfang Februar 2012. Seien Sie hierzu herzlich eingeladen. Zum Funkkolleg Musik ist unter dem Titel Sinfonie des Lebens im Schott Verlag ein Begleitbuch erschienen mit ergänzenden Texten zu den einzelnen Themen des Funkkollegs Musik in HR2 Kultur. Das Buch kostet 17,99 Euro und ist im Buchhandel erhältlich. Diese und viele weiteren Angaben finden Sie unter funkkolleg.de. Alle Sendungen sind auch auf CD erhältlich. Nähere Informationen gibt es beim Hörertelefon 069 1555 100. HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.